bald hebt es an zum Sturm, bald heißt es Revolution. Bald wird das Alte niedergehen und unsere Tat das Neue sehen. Bald hebt es an zum Sturm. Schon rüsten wir zum Streit, schon stehen wir bereit. Schon wird gen Altes angerannt und neuem Fest sich zugewandt. Schon rüsten wir zum Streit. Hoch sehen wir das Licht, hoch setzen wir die Pflicht. Hoch streben wir dem Volke treu und schmieden Deutschlands Schwerter neu. Hoch sehen wir das Licht. Bald hebt es an zum Sturm, bald heißt es Revolution. Bald wird das Alte niedergehen und unser Werk das Reich erstehen. Bald hebt es an zum Sturm. Bald hebt es an zum Sturm. Bald hebt es an zum Sturm.